raus auf die Straße, bevor der Tag zu Ende geht. Und eure geliebten Sachen lieber früher als zu spät. Brecht den Bann der Frage, die man euch immer stellt, in dieser wirklich schönen